Erster, die Schüler von Elisa sagten, unser Haus ist zu klein. Zweiter, wir gehen zum Jordan. Jeder holt einen Balken. Wir bauen dort. Dritter, ein Mann sagte, bitte komm mit uns. Elisa sagte, gut. Vierte, Elisa ging mit ihnen. Sie schnitten am Jordan Bäume um. Fünfter, einem Mann fiel das Eisen ins Wasser. Er rief, Hilfe. Sechste, Elisa fragte, wo ist es? Er warf Holz hinein. Das Eisen schwamm. Siebte, Elisa sagte, nimm es dir. Der Mann nahm das Eisen. Achter, der König von Aram führte Krieg. Er plante einen Hinterhalt. Neunte, Elisa warnte den König von Israel. Er nannte den Ort. Zehnter, der König von Israel passte auf. Das passierte oft. Elfter, der König von Aram war wütend. Er suchte den Verräter. Zwölfter, ein Diener sagte, Elisa weiß alles. Er hört jedes Wort. Dreizehnter, der König wollte Elisa fangen. Elisa war in Dothan. Vierzehnter, der König schickte viele Soldaten. Sie umzingelten die Stadt. Fünfzehnter, der Diener sah die Soldaten. Er hatte große Angst. Sechzehnte, Elisa sagte, hab keine Angst. Unsere Helfer sind mehr. Siebzehnter, Gott öffnete dem Diener die Augen. Er sah feurige Wagen. Achtzehnte, Elisa betete zu Gott. Gott machte die Feinde blind. Neunzehnte, Elisa führte die blinden Soldaten weg. Er brachte sie nach Samaria. Zwanzigster, in Samaria konnten sie wieder sehen. Sie waren gefangen. 21. Der König von Israel fragte, soll ich sie töten? 22. Elisa sagte, nein. Gib ihnen Essen und Wasser. 23. Sie aßen und tranken. Dann gingen sie nach Hause. 24. Später belagerte der König von Aram die Stadt Samaria. 25. Es gab keinen Hunger mehr. Alles Essen war sehr teuer. 26. Eine Frau rief den König um Hilfe an. 27. Der König sagte, nur Gott kann dir helfen. 28. Die Frau sagte, wir haben ein Kind gegessen. 29. Wir kochten meinen Sohn. Die andere Frau versteckt ihr Kind. 30. Der König war sehr traurig. Er zerriss seine Kleider. 31. Der König wollte Elisa töten. Er war sehr wütend. 32. Elisa saß im Haus. Er sagte, schließ die Tür ab. 33. Der König kam. Er sagte, Gott schickt dieses Unglück.